SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Heute hören Sie die 24. und damit vorletzte Folge des Romans »Nachts unter der steinernen Brücke« von Leo Perutz. Rudolfe Hilf hat die schöne Esther, die Frau des reichen Meißel, in der Nacht, in der sie starb, gerufen. Und seitdem treibt es ihren Witwer um, wer mit Rudolfo gemeint gewesen sein könnte. Jetzt ist Meißel selber dem Tod nah und die Ahnung, dass mit Rudolfo nur der Kaiser gemeint gewesen sein kann, lässt in ihm den Wunsch wachsen, ihm einmal zu begegnen. Ein Jude beim Kaiser, der kaiserliche Kammerherr Philipp Lang, der alle paar Monate bei Meißel vorbeikommt, um Geld für den Kaiser einzutreiben, winkt ab. Eine absurde Idee. Doch Meißel sinnt auf eine List. Der Kaiser indessen ahnt von nichts und ist eben dabei, seine Kunstschätze zu betrachten. Es liest Felix von Manteuffel. Dann begab er sich in den Saal, an dessen Wänden die Bruegel, die Dürer, die Cranach, ein Altdorfer und ein Holbein hingen. In der Mitte dieses Saales stand das Marmorbildnis, das am Tage zuvor in seinen Besitz gelangt war. Das Werk eines großen, antiken Meisters der Bildhauerkunst, dessen Name nicht überliefert war. Es stellte den Knaben Ilioneus dar, einen von den Söhnen der Niobe, die in ihrem Stolz die Götter herausgefordert und ihren Zorn auf sich gezogen hatte. Der Knabe Ilioneus war von einem Pfeil Apollos getroffen zu Boden gesunken. Doch er ergab sich nicht ohne Gegenwehr dem Tode. Mit der rechten Hand versuchte er, den Pfeil aus seiner Brust zu ziehen, die linke stemmte er gegen den Erdboden, um sich aufzurichten, denn er wollte sich zu seiner Mutter flüchten, bei der er Schutz und Hilfe zu finden hoffte. Und so edel war die Haltung des Knaben, so schön sein vom Tode gezeichnetes und doch noch dem Leben zugewandtes Antlitz, dass des Kaisers Augen sich mit Tränen füllten. Es wurde ihm leichter ums Herz, dass dieses Wunderwerk wieder ans Licht gekommen und dass es in seine, des Kaisers Hände gelangt war, gab ihm Trost und Zuversicht und richtete ihn auf. Indessen war die Mittagsstunde gekommen und er vernahm das Brüllen der Löwen und den Schrei des Adlers, die ihn riefen. Während er die Treppe hinabstieg und Hut und Mantel aus den Händen eines Dieners nahm, verlor er sich in Träumereien. Wenn Gott es so gewollt hätte, träumte er, als er gefolgt von zwei Offizieren der Leibgarde in den Garten trat, dass er nicht in dieser Zeit in die Welt gelangt wäre, sondern in jenem frühen Säkulum, in dem der unbekannte Meister den Ilioneus gebildet hatte, wenn er, so spann er den Gedanken weiter, an des Augustus, an des Nero Stelle über das römische Imperium geherrscht hätte, wen von den Denkern und den Gelehrten seiner Zeit hätte er an seinen Hof gezogen? Von den Dichtern und den Komödienschreibern hielt er nicht eben viel. Doch den Vergilius ließ er als einen Gelehrten gelten. Ihn und den Plinius und den Seneca hätte er immer um sich gehabt. Und eine schmerzliche Enttäuschung kam über ihn, als er bedachte, dass Plato und Aristoteles, Euklides und Epikur, die er hoch über alle anderen stellte, zu des Augustus Zeiten schon lange in ihrem Schattenreich waren. Seine Gedanken kehrten zu dem Marmorbildnis zurück. Wenn er, so träumte er weiter, im heidnischen Rom nicht Kaiser gewesen wäre, sondern der Schöpfer dieses sterbenden Knaben, wäre sein Ruhm nicht größer gewesen als der der Cäsaren? Hatte nicht Tizian an Glanz und Ruhm den großen Maximilian übertroffen? Und während er über den Glanz und Ruhm der Künstler und der Cäsaren nachsann und jetzt im heidnischen Rom ein Kaiser war und jetzt im gleichen Rom ein Marmorbildner, während er so ging und träumte, trat ihm ein Mädchen, das wie ein Gärtnerjunge gekleidet war, in den Weg, warf sich vor ihm auf die Knie und rief mit ihrer hellen Stimme: »Rudolfe, hilf!« Der Kaiser fuhr zusammen, trat rasch einen Schritt zurück und machte eine abwehrende Bewegung mit der Hand. Das Mädchen, das vor ihm auf den Knien lag, war die Tochter eines seiner Feldobristen, eines verdienten Soldaten, der in türkische Gefangenschaft geraten war. Da er ein alter Mann war und von den Türken hart gehalten wurde, fürchtete sie, dass sie ihn nicht wiedersehen werde. Sie hatte nur einen Teil des Lösegeldes aufzubringen vermocht. Schon einmal hatte sie vor dem Kaiser einen Fußfall getan, in den Stallungen, bei den Pferden, zu denen sich der Kaiser bisweilen begab, und er hatte sie angehört und ihr zugesagt, dass er sich ihrer Sache annehmen werde. Doch es war nichts geschehen. Der Kaiser erkannte sie nicht. Er hielt sie für einen Jungen aus der Hofküche, der, wie der Cervenka ihm berichtet hatte, schon zum zweiten Mal beim Bratenwenden eingeschlafen war und nun auf Befehl des Obersthofmarschalls, der die Gerichtsbarkeit über das Hofgesinde ausübte, eine Tracht Stockschläge erhalten sollte. »Du hast's zum zweiten Mal getan«, sagte der Kaiser zu dem knienden Mädchen. »Tu's nicht wieder. Ich werde mit dem Lichtenstein«, das war der Obersthofmarschall, »reden, dass er dir's erlässt. Du hast Schaden angerichtet. Geh und tu's nicht wieder.« Er setzte mit raschen Schritten seinen Weg fort. Die Tochter des Obristen richtete sich auf und blickte verwirrt dem Kaiser nach. Er hatte in gnädigem Ton zu ihr gesprochen, hatte ihr auch eine Zusage gemacht, dass er mit irgendwem, der viel vermochte, über ihre Sache sprechen wollte. Aber welchen Schaden sie angerichtet hatte, dadurch, dass sie zum zweiten Mal vor den Kaiser getreten war, das begriff sie nicht. Oder hatte sie am Ende mit der Gartenschere einen von den Rosensträuchen verdorben? Und während sie darüber nachsann, trat einer der beiden Offiziere der Leibgarde auf sie zu, lüftete den Hut und bat sie mit der Höflichkeit, die er einer Standesperson schuldete, ihm zu folgen. »Ich werde den Cervenka zum Lichtenstein schicken«, sagte der Kaiser zu sich. »Der mag mit ihm reden und ihm meinen Willen in dieser Sache kundtun. Ich will ihn nicht sehen. Von mir verlangt er Geld. Alle begehren sie Geld von mir. Der Lichtenstein, der Nostitz, der Sternberg, der Harrach. Die Leute aus der Küche und die Leute aus der Silberkammer. Auch der Prediger in der Kapelle und seine Musikanten und Sänger. Alle begehren sie Geld und mehr Geld und nochmals Geld. Alle wollen sie ihren Teil an dem geheimen Schatz haben. Aber den lass ich nicht antasten. Den werde ich bitterlich nötig brauchen, dass ich mich der brüderlichen Lieb des Matthias erwehren kann.« Jetzt war er beim Löwenkäfig angelangt. Er nahm ein Stück von dem ungarischen Ochsenfleisch aus den Händen des Wärters und trat in den Käfig. Die Löwin, die ihn erwartet hatte, richtete sich auf und legte ihre Pranken sacht auf seine Brust. Sie nahm das Fleisch aus seiner Hand, indes der Löwe, um ihn zu begrüßen, sein gewaltiges Haupt an des Kaisers Schulter rieb. Der Kaiser sprach mit seinen Löwen. Es war die Stunde des Tages, in der er leichten und frohen Herzens war. Er ahnte nicht, er konnte es nicht ahnen, dass er in dieser Stunde seinen geheimen Schatz für immer verloren hatte. »Rudolfe, hilf!« Der Mordechai Meißel, der vor dem Wärterhaus stand und sein Tüchlein vor dem Mund hielt, weil der Husten über ihn gekommen war, hatte die Worte wieder gehört, die sein junges Weib, die Esther, gerufen hatte, als sie fühlte, dass der Todesengel nach ihr griff. »Rudolfe, hilf!« In den letzten Augenblicken ihres Lebens hatte sie dieses Mannes gedacht, der jetzt an ihm vorüberschritt. Der römische Kaiser auf seiner Burg war für ihn bis zu dieser Stunde nur ein Scheinen gewesen, eine Macht, die man fühlte, ein ferner Glanz. Jetzt aber sah er ihn, einen Mann, der mit kurzen, eiligen Schritten seinen Weg ging, die Schultern eingezogen, den Kopf gesenkt, und unter seinen Schuhen knirschte der Kies. Das war der Mann, der ihm das Liebste genommen hatte. denn der Gedanke hatte von ihm Besitz ergriffen, dass sein Weib, die Esther, die er nicht vergessen konnte, eines fremden Mannes schuldig geworden, dass sie des Kaisers Geliebte gewesen war, die Geliebte des Mannes, der dort dahinschritt. Ja, die Herzliebste, von der der Philipp lang geredet hatte, als ihm vom Wein die Zunge gelöst war. Und Worte tauchten in seiner Erinnerung auf, die sie im Schlaf an seiner Seite gesprochen oder geflüstert hatte. Die Herzliebste des Kaisers. Jetzt wusste er sie zu deuten, und es war ihm, als hätte er die Wahrheit schon immer erkennen müssen. In seinem Herzen war Trauer, aber größer noch als die Trauer waren sein Hass und das brennende Verlangen, sich an dem Mann zu rächen, der ihm sein Weib genommen hatte. Als er wieder in seinem Haus auf dem Dreibrunnenplatz war, hatte er seine Pläne gefasst. Von allem, was er an Geld und Gut hinterließ, gehörte dem Kaiser der halbe Teil. Darum durfte er nicht Geld noch Gut in der Welt zurücklassen. Nicht viel Zeit war ihm gegeben. Er wusste, reich zu werden, das war für ihn ein leichtes gewesen, fast ein Spiel. Aber ein armer Mann zu werden, konnte ihm das gelingen? Das Gold hing an ihm. Es musste fort. Er musste es von sich stoßen, es verschwenden, vergeuden, verschleudern, bis auf den letzten halben Gulden. Er hatte Blutsverwandte, eine Schwester lebte, ein Bruder, drei Geschwisterkinder. Nichts von seinem Geld und Gut sollte in ihre Hände gelangen, denn von ihnen konnten es des Kaisers Richter und Räte mit Gefängnis und Folter leicht zurückgewinnen. Nur die geringen Dinge, die auch der ärmste Mann besaß, die sollten sie empfangen. Das Bett, in dem er schlief, den Rock, in dem er ging, das pergamentene Betbuch. Und wohin das Gold? Ein Haus für die Armen in der Judenstadt, ein Haus für Sieche, ein Haus für Waisenkinder, ein neues Rathaus, ein Haus darin zu lesen und zu lernen, ein großes und ein kleines Gotteshaus. Alles nicht genug, noch immer würde Geld vorhanden sein, Dukaten in den Truhen, Güter in den Gewölben, Geld in anderer Leute Händen. Es musste alles fort. Die engen, krummen Gassen der Judenstadt sollten gepflastert und beleuchtet werden. Mochte der Kaiser, mochten seine Räte nach den Pflastersteinen in der Judenstadt greifen. Wenn ihm nur Zeit blieb, sein Geld und Gut von sich zu tun. Ein armer Mann zu werden, der nichts besaß, der nichts sein Eigen nannte, das war der einzige Wunsch, der ihm geblieben war. Verzehrtes Lichtlein, du musst brennen, bis es geschehen ist. Und dann? Dann schlaf ein, Mordechai Meißel. Schlaf und vergiss deinen Kummer. Schlaf und vergiss dein Leid. Verzehrtes Licht, erlisch. Der Engel Asael. In den Nächten des Neumonds stieg aus den himmlischen Bereichen ein Magid, ein lehrender Engel, nieder und trat in die Kammer des Hohen Rabbi, den man die Krone und das Diadem nannte und den Feuerbrand und den einzigen seiner Zeit. Er war gesandt, dem Hohen Rabbi die verborgenen Dinge der oberen Welt zu offenbaren, die kein Lebender zu ergründen vermag. Und ihrer sind viele. Der Engel kam nicht in menschlicher Gestalt. Nichts an ihm war so geschaffen, wie es die Augen der Menschen zu sehen gewohnt sind. Doch war er von großer Schönheit. In den Zeichen, aus denen ihr die Worte formt, belehrte er den Hohen Rabbi, sind die großen Kräfte und die Gewalten beschlossen, die die Welt in ihrem Gang erhalten. Und wisse, dass alles, was auf Erden zu Worten geformt wird, seine Spuren in der oberen Welt hinterlässt. Aleph, das erste der Zeichen, trägt die Wahrheit in sich. Bet, das zweite, die Größe. Ihr folgt die Erhebung. Die Herrlichkeit der Gotteswelt birgt das vierte Zeichen in sich und das fünfte die Kraft des Opfers. Das sechste ist das Erbarmen. Nach ihm kommt die Reinheit, dann das Licht, das Eindringen und Erkennen, die Gerechtigkeit, die Ordnung in den Dingen, die ewige Bewegung. Doch das letzte in der Reihe der Zeichen ist das Erhabenste. Es ist das Taf, mit dem der Sabbat scheidet. In ihm ist das Gleichgewicht der Welt beschlossen, zu dessen Hütern die fünf Engel der höchsten Heiligkeit bestellt sind. Michael, der Herr des Gesteins und der Metalle, Gabriel, der über Mensch und Tier gesetzt ist, Raphael, dem die Gewässer gehorchen, Feliel, dem das Gras und alle Gewächse überantwortet sind, und Uriel, der über das Feuer gebietet. Sie wachen über das Gleichgewicht der Welt, und du, Leichtfertiger, ein Sandkorn, ein Sohn des Staubs, hast es dereinst gestört. »Ich weiß es, Asael«, sagte der hohe Rabbi zu dem lehrenden Engel, und seine Gedanken flogen zu dem Tag zurück, an dem der römische Kaiser auf seinem weißen Zelter in die Judenstadt geritten war. Er, der hohe Rabbi, hatte ihn mit der Tora in den Händen erwartet und die Worte des Priestersegens über ihn gesprochen. Und just diesen Ort und diese Stunde hatte ein Vertrauter des Kaisers, der Wock von Rosenberg, der dem höchsten böhmischen Adel angehörte, ausersehen, um einen Anschlag auf das Leben des Kaisers zu verüben, denn er missgönnte ihm die böhmische Krone. Einer seiner Diener hielt sich auf dem Dach eines Judenhauses verborgen. Er hatte aus dem Gemäuer einen schweren Stein gelöst, den ließ er, als die Trompeten erklangen und ringsum Jubel ausbrach, auf solche Art aus der Höhe fallen, dass er das Haupt des Kaisers treffen musste. Und ohne sich zu vergewissern, welchen Ausgang die Sache nahm, eilte er sogleich hinab, um sich in Sicherheit zu bringen und um in den Gassen der Altstadt auszusprengen, die Juden hätten einen verräterischen und meuchlerischen Anschlag auf die Majestät verübt. Doch der hohe Rabbi hatte den Stein, der aus der Höhe fiel, gewahrt, und mit der Gewalt, die ihm verliehen war, hatte er ihn in ein Schwalbenpaar verwandelt, das über dem Haupt des Kaisers dahinglitt, sich in die Höhe schwang und in den Lüften sich verlor. Der Engel war den Gedanken des hohen Rabbi vorausgeeilt. Er sprach: »Als du aus einem toten Stein die Schwalben schufst, hast du in den Plan der Schöpfung eingegriffen und das Gleichgewicht der Welt gestört. Das Lebende in der Welt überwog das Tote. Du hast Michaels Herrschaftsbereich gemindert und den des Engels Gabriel gemehrt. So ist unter den fünf Engeln der höchsten Heiligkeit Zwietracht entstanden, denn auch die Engel Raphael, Uriel und Feliel ergriffen Partei und mengten sich in den Streit. Und hätte dieser Streit um ein weniges länger gewährt, dann hätten sich auf Erden die Flüsse und Ströme wieder ihren Lauf erhoben, die Wälder hätten von ihren Städten und Gründen sich bewegt und die Berge wären in Trümmer gefallen. Die Welt wäre untergegangen wie Sodom, das der Finger Gottes berührt hat. Er nannte Gott bei dem neunten seiner Namen, der da lautet Shaddai. Doch der Streit nahm ein Ende, fuhr der Engel fort, denn die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob erhoben sich und traten zusammen und vereinigten sich in einem Gebet. Und dieses Gebet, zu dritt verrichtet, hat solche Urkraft, dass es das Ungeschehene geschehen und das Geschehene ungeschehen zu machen vermag. So war das Gleichgewicht der Welt wiederhergestellt und die Eintracht kehrte in den Chor der Engel zurück. »Ich weiß es, Asael, ich trage das Joch meiner zwiefachen Schuld«, sagte der hohe Rabbi, und er gedachte des Tages, an dem er um des Kaisers willen ein zweites Mal in Schuld gefallen war. Auf seinem Ritt in das Judenquartier hatte der Kaiser in der Menschenmenge, die sich rechts und links von ihm in den Gassen drängte, ein Gesicht gesehen. Das nahm ihn gefangen und ließ ihn nicht frei, und er wusste, dass es immer in seinem Herzen bleiben werde. Es war, so schien es ihm, eines jungen Kindes, eines Judenmädchens Antlitz. Sie stand an die Säule eines Portals geschmiegt, ihre großen Augen waren auf ihn gerichtet, ihr Mund war halb geöffnet, die braunen Locken fielen ihr in die Stirne. Und wie seine Augen sich von den ihren lösten, wie er weiterritt und sie zurückblieb, kam eine Traurigkeit über ihn und er wusste, dass er in Liebe gefallen war. Er wandte sich und gab seinem Diener, der hinter ihm im Zuge ritt, den Auftrag, zurückzubleiben, sich in der Nähe dieses Mädchens zu halten und ihr zu folgen, wohin immer sie ginge. Denn er war entschlossen zu erfahren, wer diese Schöne war und wo sie wiederzufinden sei. Der Diener tat, wie ihm geheißen war. Er blieb zurück, versorgte sein Pferd und ging dann, als die Menge sich zu verlaufen begann, hinter dem Mädchen her in das Judenquartier. Sie ging, als hätte sie es eilig, nach Hause zu kommen. Sie blickte nicht nach rechts und links, sie sah sich auch nicht um, und da es zu dunkeln begann, hielt sich der Diener dicht hinter ihr. Doch in einer der Gassen, die zum Dreibrunnenplatz führten, wollte es sein Missgeschick, dass sich etliche Straßenhändler, die jetzt mit ihren Lichtern und Lämpchen durch die Judenstadt zogen, ihm in den Weg stellten, um ihm ihre Waren anzupreisen. Und als er sich von ihnen losgemacht hatte, sah er das Mädchen nicht mehr vor sich. Sie war verschwunden, und sein Suchen nach ihr blieb vergeblich. Und so vermochte er dem Kaiser nichts Besseres zu berichten, als dass er sie in der Judenstadt aus den Augen verloren habe.